Moin moin und hallo, ich bin der Gregor und ich heiße euch herzlich willkommen zum mittlerweile schon zweiten Teil des Game One Radios. Wie man unschwer aus den vielen vergangenen Podcasts erkennen kann, bin ich natürlich großer Fan der Videospielmusik. Und nachdem ich mit dem ersten Game One Radio mein kleines Experiment an den Start gebracht habe, wo ich eine Selektion meiner Lieblingstitel zusammengefasst und kurz anmoderiert habe, ist viel, viel Feedback über mich hereingerollt und es wurde nach mehr verlangt. Deshalb gibt es an dieser Stelle nun auch mehr. Ich habe mich hingesetzt und natürlich wieder viel, viel mehr Aufwand reingesteckt, als eigentlich sein sollte, aber eine kleine und feine Selektion an neuen Titeln gemacht, die es jetzt zu bestaunen gibt. Passend zur Weihnachtszeit hatte der letzte Cast natürlich ein übergreifendes Thema mit winterlicher Musik, winterlichen Tracks. Für den aktuellen Cast habe ich mich entschlossen, auf eine übergreifende Thematik zu verzichten und stattdessen nach Möglichkeit sehr, sehr viel Abwechslung hier mit reinzubringen. Lass uns deshalb ohne Umschweife gleich zum ersten Track des Podcasts kommen. Dieser heißt Buggy Running Beeps und stammt aus dem Soundtrack des Spiels Rez. Rez natürlich das große Magnum Opus von Tetsuya Mizuguchi, der Erfinder von Space Channel 05 und natürlich kürzlich Child of Eden. Rez als Mischung aus Musikspiel, Shooter und psychedelischer Erfahrung ist natürlich einer der ganz, ganz großen Klassiker, mittlerweile auch als HD-Version für PS3 und Xbox online erhältlich. Der erste Track heißt, wie gesagt, Buggy Running Beeps, eröffnet natürlich auch den ersten Level des Spiels. Komponiert wurde das Ganze von Keiichi Sugiyama, der nicht nur als Videospielkomponist für Sega unterwegs ist, sondern auch als Animator und Regisseur von Animes sich verdingt. So hat er unter anderem zum Beispiel eine Episode von Neon Genesis Evangelion gedreht. Hier wollen wir uns aber seiner Musik widmen, deshalb gibt es jetzt Buggy Running Beeps. We'll be right back. nach den knackigen Techno-Beats des ersten Songs wird es jetzt ein klein wenig poppiger, denn wir widmen uns Grandia und dort speziell dem dritten Teil. Wer Grandia kennt, große Rollenspielserie aus Japan, entwickelt von Game Arts. Dort ist eigentlich der Stammkomponist Noriyuki Iwadare, der eigentlich eher klassisch rollenspielmäßig komponiert, aber immer dabei so ein kleines bisschen Pep, ein kleines bisschen Abenteuerlust reinbringt. Der hat auch für den dritten Teil den Soundtrack verfasst, leider nicht ganz so gut wie bei den ersten beiden. Der Titeltrack stammt aber nicht von ihm, sondern von einer japanischen Popsängerin namens Mizuki Watanabe oder auch kurz als Miss bekannt. Die arbeitet hauptsächlich von Schweden aus, also wieder eine kleine multikulturelle Affäre, und hat mit dem Track In the Sky ein echt schönes J-Pop-Stück geschaffen, das in der US-Version von Grandia 3 auf Englisch drauf ist. Hier ist das japanische Original, was mir doch noch einen Tacken besser gefällt. Track Nummer 3 gehen wir jetzt wieder in Richtung klassische Fantasy. Als Fan japanischer Rollenspiele bin ich natürlich auch sehr gut mit Record of Lotus War vertraut. Einigen von euch vielleicht bekannt als Anime-Serie, die vor etlichen Jahren auf Vox ausgestrahlt wurde. Record of Lotus War war in Japan eine Serie von Fantasy-Romanen, die nicht nur als Mangas und Animes umgesetzt wurden, sondern auch eine stattliche Anzahl an Videogames hervorgebracht haben. Unter anderem für den Dreamcast, dort als Diablo-Klon veröffentlicht. Ich möchte jetzt spielen eines der Titellieder, das heißt Kiseki no Umi, komponiert von der einzigartigen Yoko Kanno, eine der großen Anime-Komponistinnen aus Japan, hat unter anderem für Cowboy Bebop und Ghost in the Shell Standalone Complex Musik geschrieben, also ganz, ganz, ganz groß. Sie hat hier das Lied Kiseki no Umi geschrieben, vorgetragen von der japanischen Sängerin Maya Sakamoto, und hier ist Kiseki no Umi. Yeah, yeah. Wir verlassen nun Japan und machen einen kleinen Schlenker Richtung Süden, und zwar bis ganz runter nach Neuseeland. Jetzt dreht sich nämlich alles um den Soundtrack des Spieles Shatter. Shatter kam 2009 für PlayStation Network und kurze Zeit darauf auch auf dem PC raus, und es handelt sich dabei um ein sogenanntes Brick-Game, analog zu Breakout oder Arkanoid, eines der ganz, ganz klassischen Spiele, wo man als kleiner Holzprügel mit dem Ball dann entsprechende Wand dann abbauen kann. Der Soundtrack dafür wurde komponiert von Module, das ist das Alias eines neuseeländischen Musikers namens Jeremiah Ross, und der hat einen echt brillanten, wirklich, wirklich sehr, sehr guten Techno-Soundtrack dazu gemacht. Also ich mag das Spiel zwar ganz gerne, aber der Soundtrack hat es mir richtig, richtig angetan, und wir hören jetzt daraus das Stück Amethyst Caverns. Oh. Weiter im Programm geht es mit einer Serie, für die ich mich während meiner Zeit bei Game One TV immer sehr stark gemacht habe, und zwar Persona. Damit ist natürlich nicht der Schwangerschaftstest aus dem Fernsehen gemeint, sondern die große Japano-Rollenspielserie von Atlus, die sich im Gegensatz zu vielen Genre-Kollegen nicht um klassische Fantasy dreht, sondern mehr um Endzeit, Dämonen. Ich glaube, ich habe es mal als Pokémon in Tschernobyl bezeichnet und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Stammkomponist der Serie ist seit sehr, sehr vielen Jahren Shoji Meguro und der ist eher bekannt für seinen gitarrenlastigen, sehr doch bratzigen Stil, den er mit vielen folkloristischen Elementen dann vermengt. In den letzten Jahren hat er aber eher ein bisschen mehr poppige Elemente reingebracht, die ganz gut zu dem Schulsetting der Persona-Spiele passen. In diesem Medley befinden sich drei Titel aus dem Persona 1 Remake für die PSP School Days, aus Persona 3, einer meiner persönlichen Lieblingstracks, When the Moon's Reaching Out Stars, den ich unter anderem auch bei diversen Game One Folgen dann schon verwendet habe, und von Persona 4 New Days. Und hier sind sie. Feel like Im vergangenen Podcast haben wir uns in Sachen Super Nintendo noch einer Auswahl von Titeln aus verschiedenen Spielen gewidmet. Diesmal würde ich mich gerne auf ein Spiel konzentrieren, und zwar Tenchizutsu oder auch bekannter unter dem europäischen Namen Terranigma. Terranigma war ein Action-Adventure, ein klein bisschen wie Legend of Zelda, nur mit mehr Fokus auf Kampf und Story, anstatt denn auf Dungeons und Rätsel lösen. Es gab zwei inoffizielle Vorgänger, Soul Blazer und Illusion of Gaia oder Illusion of Time, wie es in Deutschland bekannt war. Ist vom Spiel her vielleicht nicht ganz so bekannt wie die ganz großen Größen wie Chrono Trigger und Final Fantasy und Secret of Mana und wie sie alle heißen, weil es relativ spät erst im Lebenszyklus des Super Nintendos rauskam. Aber es ist meiner Meinung nach auch eines der besten Spiele, sehr, sehr unterschätzt, hat Top-Grafik, hat echt wirklich eine mitreißende und echt schön erzählte Story. Habe ich mich, glaube ich, auch nochmal kurz in einigen der Podcasts darüber ausgelassen. Und vor allem, es hat auch eine sehr, sehr gute Musik. Komponiert wurde das Ganze von dem Duo Miyoko Kobayashi und Masanori Hikichi, hat einen sehr, sehr melancholischen Touch. Ich werde jetzt hier nicht alle Titel einzeln aufzählen, weil es sind zu viele, als dass ich jetzt die Zeit dafür hätte. Hört doch einfach mal rein und lasst euch von der Stimmung mittragen. Thank you. Das war doch jetzt wirklich ein bisschen was fürs Herz, oder nicht? Wir ziehen das Tempo aber ein kleines bisschen mehr an und greifen zur E-Gitarre mit Tales of Fantasia. Die Tales-Reihe umfasst ja mittlerweile mehrere Dutzend Ausgaben und fast alle werden sie vertont von Motoi Sakuraba, einem japanischen Komponisten, der eher orchestral und episch seine Lieder mag. Und das zieht sich natürlich auch durch Tales of Fantasia durch, dem allerersten Spiel der Reihe. Er hat aber auch ein paar richtig knackige Battle-Themes in petto gehabt, darunter Fighting of the Spirit, was wir jetzt gleich hören werden. Davon aber nicht die originale Super Nintendo-Aufnahme, sondern eine Neuinterpretation des japanischen Gitarristen Masayuki Sakamoto, die mal so richtig vom Leder zieht. Also, viel Spaß. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und wer was vom Super Nintendo spielt, muss eigentlich auch was vom Mega Drive spielen, was wir jetzt gleich machen werden. Gerade im Vergleich mit dem SNES wird der Mega Drive Soundchip ja gerne mal ein bisschen belächelt. Klar, er hat nicht so viele Instrumente, er hört sich gerne mal ein bisschen blechern an. Aber ich finde diese ganze Kritik ist sehr, sehr übertrieben, weil durch die Limitation, die der Mega Drive Soundchip hat, kriegt er auch einen sehr, sehr eigenständigen, basslastigen, technolastigen, satten Sound hin, der von keiner anderen Konsole repliziert werden kann und hat dadurch ein paar sehr, sehr eigenständige Tracks, die es sonst nirgendwo zu hören gibt. Im letzten Jahr feierte Sonic the Hedgehog sein 20-jähriges Jubiläum und ich habe mich zur Feier des Anlasses durch die Musikarchive der Serie gewühlt und dabei einige schöne Tracks zutage gefördert, wie zum Beispiel der Klassiker Green Hill Zone aus dem ersten Teil oder die Emerald Hill Musik aus dem zweiten und die zu einem kleinen Medley zusammengefasst, das wir jetzt hören werden. Komponiert wurde das Ganze von Masato Nakamura und los geht's. So, und mit dem nächsten Song möchte ich gerne meine selbst auferlegte Final Fantasy Quota für den Cast erfüllen. Aufgrund des immensen Erfolges von Final Fantasy VII hat sich Square Enix vor einigen Jahren entschlossen, die sogenannte Compilation auf Final Fantasy VII ins Leben zu rufen. Unter diesem Namen sind zusammengefasst mehrere Spiele, Soundtracks, Filme und so weiter, darunter eher mittelmäßige Sachen wie der Film Final Fantasy VII Advent Children oder der eher missglückte Ego-Shooter Dirge of Cerberus, aber auch ein ziemlich gutes Prequel namens Final Fantasy Crisis Core, was auf der PSP rausgekommen ist. In der Rolle von Soldier-Anwärter Zack startet das Spiel etliche Jahre vor Beginn von Final Fantasy VII und mündet dann direkt in das Opening des eigentlichen Hauptspiels. Aus diesem Grund werden natürlich etliche Musiken wieder recycelt, es gibt aber auch jede Menge eigenständige Stücke. Da der ursprüngliche Komponist Uematsu nicht mehr bei Square Enix arbeitet, sind etliche andere Musiker in die Bresche gesprungen, darunter Takeharu Ishimoto. Ishimoto kann man ruhigen Gewissens als Multitalent bezeichnen. Er spielt nicht nur Gitarre in seiner eigenen Band, sondern hat auch einen Stil, der sich nicht wirklich festlegen lässt. Er macht alles von Techno über Rap bis hin zu Hard Rock. Folgendes Stück lässt sich aber eher als melancholisch bezeichnen und heißt The Price of Freedom. Wenn ich einen der vielen Videospielkomponisten als meinen Favoriten bezeichnen würde, dann wäre es eindeutig Yasunori Mitsuda. Von seinen bekannten Soundtracks wie zu Chrono Trigger und Chrono Cross bis hin zu den unbekannteren Werken, Marke Tsugunai oder Somabringer, bringt er immer eine gewisse Qualität zu der Musik, die eigentlich kein anderer Komponist so bisher replizieren konnte. Für Xenosaga, dem inoffiziellen Sequel zu Xenogears und auch inoffiziellen Prequel zu Xenoblade, war Mitsuda damals zu der Londoner Philharmonie gegangen und hat für einen Großteil der Musik einen eher klassischen Soundtrack auf die Beine gestellt. Ausnahme hierbei ist das Abspannteam, für das er sich wie bei Xenogears schon mit der irischen Sängerin Joanne Hawke zusammengetan hat. Herausgekommen ist dabei ein eher rockiges Stück, genannt Kokoro, das ist das japanische Wort für Herz, und ich glaube, viel mehr muss ich nicht dazu sagen. Hier ist Kokoro. Dream come true, and you smiled at jetzt biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein. Bevor wir aber zum großen Finale kommen, lassen wir jetzt nochmal richtig die Schwarte krachen. Unter all den Beat'em-ups da draußen gibt es wenige, die Street Fighter 2 das Wasser reichen können. Und passenderweise für diesen Podcast gibt es auch wenige, die Street Fighter 2 musikalisch das Wasser reichen können. Über das ganze Internet verteilt gibt es ja sehr, sehr viele Eigeninterpretationen der Street Fighter 2 Tracks. Darunter auf jeden Fall das sehr oft verwendete und sehr oft zitierte Guile-Theme. Wir konzentrieren uns diesmal aber nicht auf Guile, sondern auf Ken. Und da im Speziellen die Ken-Stage natürlich. Vor einigen Jahren hat Capcom das sogenannte Street Fighter Tribute Album herausgebracht, auf dem diverse Musiker zusammengekommen sind und sich jeweils einen Track, einen Charakter ausgesucht haben, zu dem sie ihren eigenen Spin draufgelegt haben. Ken Stage wurde neu interpretiert von Hiroaki Yoshida, ein japanischer Gitarrist, der daraus ein richtig fettes Metal-Stück gemacht hat. Diese Variante des Ken-Themes ist auch meine persönliche Lieblingsvariante und befindet sich rein zufälligerweise auch ständig auf meinem iPod drauf. Es ist der perfekte Track, wenn man mal draußen ist und ordentlich am Joggen, am Pumpen, am Laufen ist, sich da nochmal einen kleinen Kick zu geben, weil das ist Musik, die ist männlich. Die gibt Power, die gibt Haare auf der Brust, auch wenn man keine hat. Also, hier ist Ken Stage von Hiroaki Yoshida. den letzten Song des Tages kehren wir wieder zu den Anfängen des ersten Musikpodcasts zurück und damit auch zu Akira Yamaoka, dem Großmeister des Horrors und Präsidenten der iFuturist-Partei. Selbst die größten Fans von Silent Hill müssen ja zugeben, dass nach dem brillanten zweiten Teil die Serie spielerisch mit jeder weiteren Episode mehr und mehr in die Bedeutungslosigkeit abgeglitten ist. In musikalischer Hinsicht finde ich aber, dass das genaue Gegenteil eingetreten ist und von Spiel zu Spiel Yamaoka sich immer weiter gesteigert hat. Also selbst für mittelmäßige Spiele wie Silent Hill Origins oder Silent Hill Homecoming hat er ein paar richtig tolle und sehr einnehmende und atmosphärische Soundtracks zusammen komponiert. Wir hören uns gleich Room of Angel aus Silent Hill 4 an, was sich, ohne mich dabei allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich glatt sogar als das beste Stück, was Yamaoka je gemacht hat, bezeichnen würde. Mit richtig positiven Adjektiven kann man Room of Angel eigentlich nur schwer umschreiben, denn das erste, was mir einfällt, wenn ich den Song höre, ist eher sowas wie depressiv oder bedrückend, aber in gleichen Maßen depressiv und bedrückend schön, könnte man fast sagen. Also, ohne weitere Umschweife, hier ist Room of Angel. It was always you that Und das war sie, die zweite Ausgabe des Game On Radios. Feedback zu diesem und natürlich auch allen anderen Plauschangriffen wie gehabt unter podcast@gameone.de. Es sind natürlich auch Musikvorschläge willkommen, also wenn ihr einen Track habt, den ihr hier gerne hören würdet und ihr meint, es wert wäre, da mit aufgenommen zu werden, dann einfach nur her damit. Ich bin für alle Vorschläge offen, aber bis es soweit ist, sage ich bye-bye und tschüss. Game One.